dunklen Knöchel, tiefen Schlamm, den Kotgeruch in der Nas. Wo Dreckgestank am ärgsten war, die Pest auch im Merge war. Ich Geiselung noch in ich Gebet, half in ihr nah aus dem Dreck. Bettler, Knecht und Pfaff und Fürst lagen im Sterbebett. Heidi, der Sock, die Pest geht um. Der Knochenmann geht zum Panzer. Heidi, der Sock, die Pest geht um. Der Knochenmann geht zum Panzer. Faltig Gesicht und graues Haar wurden zur Seltenheit. War stolz auf jeden Augenblick, den sie noch länger war. Saufen und Huren die ganze Nacht, bis der Festzug begann. Ein Leichnam war zum Knoch gerippt, ein Spielmann, ein Totenlied sang. Er sang vom lieben Augustin, vom großen Leichennest. Er sang und sang, alles ist hin. Jetzt haben wir hier die Pest. Heidi, der Sock, die Pest geht um. Der Knochenmann geht zum Panzer. Heidi, der Sock, die Pest geht um. Der Knochenmann geht zum Panzer. Er hat mich ereilt, dieser eisig klapprige Engel. Ich rede nicht mit dir, klapprige Sau. Was hätte ich Ursache, mein Wort an dieses Saustück zu richten? Wo er kommt, so wird er mich holen, wie eine Hur mich beuteln. Ich werde kein Widerrecht aufbringen können, gegen den nicht. Jetzt beutelt mich dieser Hurennot. Es ging ein Bursch wohl übers Feld, da traf er eine Hur, die legt sich breit und macht sich weit, sie war aus Knochen nur. Brandland! Ja, und das ist der stinkigste Lud. Kommst mich holen? Ja! Halt ein! Du wirst mich noch nicht nehmen können. Jauch und Schwefel werde ich über dich kippen, so dass du tot nicht als die eisige Kälte, sondern als der ewige Gestank durch die Welt gehst. Gut, so werd ich dich, Brandan, denn nicht eher holen, wie ich denn muss. Thank you. Musik.